Check, check, check, check, check. Hey. Neptun. Ja, ja. Meine Bitch liegt auf dem Küchenboden, schnifft ihre Lieblingsdrogen weg und zollt dem Psychologen vor, ich sei ein Misanthrop, doch ich denk mir nur schief Schanone. So eine Menge führt bei jedem Profi schon zu Überdosen. Sie mutiert nur lediglich zum Philosophen. Ich bin auf der Straße wie ein Schülerlotse, geh nach Haus, ständig auf der Jagd nach der lila Note. Du kannst reden, wie du willst, doch springt am Ende jenes Dialoges keine Knete raus. Verfehl mich mit dem weiteren Gesprächsverlauf. Denn ich bin unterwegs wie ein scheiß Pfadfinder. Ein neuer Tag, eine neue Bitch wird gearschfingert. Wie so ein Fan im Schlafzimmer. Redet nicht von Straße, eure Viertel haben weniger Arme als Konzergar-Kinder. Küsst den Blunt und lass ihn runterbrennen. Du siehst eher Robin ohne Unterhemd als Jungs wie dich in unserem Camp. Ich trag Kaschmir-Pulli zu den Hunderennen und schmeiß ungehemmt Tunis in den Wunschbrunnen. Yeah. Ich hab keine Zeit zu müde sein. Cruise immer noch ohne Führerschein. Ich bin nicht in meiner Liga, nein. Ich hab keine freien Kilobyte. Dicker schwarzer Vans und weißes Shirt. Drive bei Starten in einem Kreisverkehr. Sag meiner Mama, falls ich heute sterbe. Das war auf jeden Fall die Scheiße wert. Ich rap das Bett bis zum Tod. Goldene Zähne wie ein Messi-Trikot. Niggas, mit denen ich chill, hängen Bettbüros, tragen Goldketten und sprechen in Codes. Alleine mein schlechtester Flow. Setzt für euch jetzt schon die Messlatte hoch. Der neue Captain im Boot. Dank Kimo genießt deutscher Rap wie der Reputation. Tritt mich am Samstagabend mit meinen Niggas marschierend wie Nami-Trupp. Füllen die Abendluft in den Quadraten mit Zerni und Grasgeruch. Warten danach vor nem Club auf der Suche nach Lucius Maximus. Dicker sogar meine Bitch hat sich nur für nen Partner. Look radikal, die Haare kahl gestutzt. Fick ne Maskerade, Dicker, komm und pack die Ware in die Jeans. Dip so schnell es geht und brich die Nase von dem Ladendetektiv. Niggas haben ein Problem, Frankie Kimo haben einen Deal. Rapper schlafen nicht mehr tief, deutsche Rapper wartet mein Release. 24 so wie Kobe, niemand kann das so wie OG. Ich bin vom Mikrofon ein Joseph Kony, Dicker fick dein toten Homie. 24 so wie Kobe, niemand kann das so wie OG. Ich bin vom Mikrofon ein Joseph Kony, Dicker fick dein toten Homie. Dicker, du sprichst mit dem Sergeant. Ständiger Blick auf den Waren. Rauch den Jibbel so, als wär's die Kippe der Nacht, denn du fickst mit dem Waren. Schwarzer Hoodie an einem Samstag. Köst mit Pulli an einem Sonntag. Egal was ihr rappt, ich bin Kontra. Mann, einmal dank mir Saisonstart. Sie behandeln mich hier wie ein Volkszelt. Ihr seid nur Schafe im Voice-Pass. Ruf die 911, Dicker 911. Zeig mir, wie du einen Call zählst. Zeige Woods mit dem Golfschlag. Pavarotti mit dem Vollbart. Rollkragen, Sweater und goldene Ketten, ich sehe so aus wie ein All-Star. Dicker, guck, ich geh erst auf, wenn den Faulkner gestoppt sagt. Du weißt, wo ich bin, ich häng Montag bis Sonntag im Treppenhaus mit meinem Mob ab. Wenn ich irgendwann sterbe, dann nur wie ein Rockstar. Gib mir deine Frau, meine Eichel, mach Gaumenzäpfchen zu nem Boxsack. OG, Kimo, ey. 24 so wie Kobe, niemand kann das so wie OG. Ich bin vom Mikrofon ein Joseph Kony, Dicker, fick dein toten Homie. 24 so wie Kobe, niemand kann das so wie OG. Ich bin vom Mikrofon ein Joseph Kony, Dicker, fick dein toten Homie. Ich bin der geborene Führer. Geh raus, benimm dich wie Sigourney Weaver. Stopf dein Portemonnaie lila und supporte dein Vorstadt-Dealer. Hol dir mit deinem ersten Vorschuss anstatt Jordan-Sneaker. Lieber eine toten Ordnungshüte auf dem Porsche-Kühler. Frankie Press ist NPC wie ein Orgelspieler. Ich sing Tenor zum Beat auf Sulle Mio Florentina. Jedes Wort von mir bohrt sich in dein Ohr wie ein Korkenzieher. Ich fick absolut nicht mit dem Autotune. Bring mir deine Gang und schau mir zu, wie nach mir nichts außer Gerippe bleibt. Kimo ist zurzeit der beste Rapper ohne Hipster-Hype. Dicker, halt die Hände still. Frank hält mir den Rücken frei. Wer ficken will, soll kommen und du bist nicht bereit. Knast die Overalls in meiner Garderobe. Meine Bitch zieht dieselbe Farbe wie Mascarpone. Hurensöhne machen Lärm wie eine Platzpatrone. Aber werden vom Mulatto zermahlen wie Kaffeebohnen. Räumen auch grad dieselbe Farbe wie Guacamole. Rap ist für dich eine Strophe auf dem Takt. Für mich ist Rap ein Zeitalter-Katalog. Mal gucken, wen ich ficke, wenn ich spit. Krieg deine Mannschaft so wie deine Bitch ne nasse Hose. Kimo. Eines Tages jeder am Essen ist. Kimo der Exorzist, Weihwasser statt Activist. Sitzt wortlos auf der Treppe, halt das Portemonnaie im festen Griff. Horte besser Wasser an deine Lorbeer, noch zu retten ist. Ich rap das Set in Jogginghose statt Adrett, mein Nick. Ich hab inkognito die Hand am deutschen Rap genickt. Ihr Pinocchio, Nigga, seid nicht aus demselben Holz. Du solltest Respekt zollen, wenn du auf Geppetto triffst. Denke nachts im Bett, ein schneller Raub, ein guter Song, das kommt dasselbe raus. Verstaut das Geld im Schuhkarton in meinem Elternhaus. Dein Rudel kommt im Bett zu laut. Skrupellos im selbstgebauten Studio, kein Hurensohn, ihr hält mich auf. Denn sein Chimperator mir und Frank vertraut. Sind wir beide wie Ocello und ein junger Elvis aus. Der Rubel rollt die Wellen auf. Doch wenn Neptun ankommt, dann ruf nicht, wenn du einen Helden brauchst, sondern senk die Segel ab und stirb, Nigga. Ey, nimm die Pearl mit ins Grab, Digga. Schweine sterben jeden Tag, mir das schwören, es gibt nicht mehr von meiner Art. Bleib die Erde auf dem Pfad sicher. Kimos habe, merk dir meinen Namen. Nimm die Pearl mit ins Grab, so als wär's mir egal, Digga. Schweine sterben jeden Tag, mir das schwören, es gibt nicht mehr von meiner Art. Bleib die Erde auf dem Pfad sicher. Kimos habe, merk dir meinen Namen. Ich stehe alleine auf nem Wolkenkratzer. Blick auf euch hinab und träumt von Zasta. Sobald sich träumt, wird jeder Freund zu Natter. Ja, ist schon 0,7 Liter an Feuerwasser. Der Beutel Sabbat sorgt für pfeifende Lungen. Ich schweife in Kreise ab von beißenden Hunden. Ihr passt ins Beuteraster. Mach nicht auf Tyson, mein Nigga. Gib zu, du meidest den Jungen. Red mit gespaltener Zunge und eure Tasche voll mit Scheinen. Ist in meiner verschwunden, als wär's ein Zaubertrick, Nigga. Der Handy biebt mich aus der Haut zurück bis auf mein Schiff. 1000 Niggas wurden aufgezischt. Meine Biatch baut ein Split. Haut ihn an und drückt mich in den Autositz und meidet Augenkontakt, denn sie traut mir nicht. Homes, es ist K-Doppel-E-M-O. Ich gebe keinem die Hand. Ich brauch keinen zweiten Mann für Action. Du kannst Scheine verwenden, ich mach bei Action meine eigenen Stunts. Mit mir darf keiner sprechen, kleiner Nigga, bleib auf Distanz. Ey, nimm die Pearl mit ins Grab, Dicker. Schweine sterben jeden Tag, mir das schwören, es gibt nicht mehr von meiner Art. Bleib die Herde auf dem Pfad sicher. Kimos habe, merk dir meinen Namen. Nimm die Pearl mit ins Grab, so als wär's mir egal, Dicker. Schweine sterben jeden Tag, mir das schwören, es gibt nicht mehr von meiner Art. Bleib die Herde auf dem Pfad sicher. Kimos habe, merk dir meinen Namen. Du und deine Mannschaft, ihr seid nicht bereit. Fick den Hype, sag deine Bitch, sie küsst den Schwanz, sonst wär der Blunt ein Mistel Zweig. Ich bin nicht mal Mitte 20, fick den Fuck, dass ich bereits Geschichte schreibe. Solang ich auf dieser Erde bleibe, wiegt euch besser nie in Sicherheit. Denn es gibt keinerlei Grund, ey, du warst nie einer von uns. Ich mag meine Hoodies in schwarz, ich mag meine Scheine in bunt. Ich mag meine Pussys in kahl, ich mag mein Kobefleisch in pink, ey. Ich mag mein Portemonnaie so dick wie möglich, doch ich mag die Rechnungen dünn. Homes, ich will ernste Gegner, wo sind die ernsten Gegner? Solange ich auf dieser Erde lebe, begeht bloß keine schwere Fehler. Du wirst nicht verschoben, Mann, ich schwör bei meiner Home. Mein erstes Taper, das Niveau von Terminator. Ich rock Polo wie ein Werbeträger. Für mich ist nur die Herde Thema. Ey. Ich bin als Savage geboren, dein Lieblingsrapper in verbesserter Form. Ich brauch keine Ketten, mein Nigga, gib mir nur das Ride wie den Check und den Ebony Porn. Hoodies und Vans in die Gang-Uniform. Verlor den Respekt vor der Szene, denn jeder, der momentan rappt, kommt mir vor, als hätte er eine Wette verloren. Sind wir ehrlich, Dicker, du hast selten etwas Besseres gehört. Keiner von euch Pissern hier ist auch nur eine 16-Zeiler wert. Keiner von euch Fashion-Bloggern kann in diesen Ecken hier verkehren. Halt die Augen offen und geschlossen, plus die Kerze unterm Shirt. Bitte mich bitte nicht um mein Feature. Ich bitte dich, Nigga, du spielst auch in 100 Jahren nicht in unserer Liga. Es wär dumm, wenn ich aufhöre, bevor ich mich 100 pro unverschämt verdient hab. Ich mag meine Pussy so wie meine Kluger, Nigga, immer sitzend auf dem Unterkiefer. Wenn ich von der Erde geh, beerdig mich nur mit dem Pferd im Leben. Sag dem Fährmann, bevor ich gleich sterbe, soll mich seine Pferde so lange zu Purple Rain reiten, bis die kleine Nutzer mich querschnittslähmt. Niemand von euch war hier ernst zu nehmen. Sag meinem Erbe, wenn sie vor meinem Kerker stehen, gern geschehen. Alles, was er seit seinem ersten Tape wollte, man Pferde, eures Nutten. Pferde, eures Nutten. Pferde, eures Nutten. Pferde, eures Nutten. Sind wir ehrlich, Dicker, du hast selten etwas Besseres gehört. Keiner von euch Pissern hier ist auch nur eine 16-Zeiler wert. Keiner von euch Fashion-Bloggern kann in diesen Ecken hier verkehren. Halt die Augen offen und geschlossen, plus die Kerze unterm Shirt. Sind wir ehrlich, Dicker, du hast selten etwas Besseres gehört. Keiner von euch Pissern hier ist auch nur eine 16-Zeiler wert. Keiner von euch Fashion-Bloggern kann in diesen Ecken hier verkehren. Halt die Augen offen und geschlossen, plus die Kerze unterm Shirt. Jeder von euch Vögeln immer mehr dem Sterben nach. Erst wenn der Sack voll ist, halt ich die Waffe vertikal. Ich trag die Maske zu nem Tracksuit auf ner Vernissage. Neptun, Neptun, Neptun, wer macht so ne Welle? Ihr seid bloß ne schnelle, potenzielle Kohlequelle. Füll die Hosen, renn und zahl mit meiner O die Hälfte. Und hau dem Bullen Ellenbogen auf die Fontanelle. Neptun, Neptun, niemand kompetent genug als Konkurrenz. Zack, schwarze Oldschool, wenn zu Pelz zu Pressekonferenz. Geht's nicht um finanzielles, halt den Kontext fremd. Welches deutsche Camp besitzt ein selbsterschaffenes Monument? Neptun, Neptun, auf der Jagd nach dicker Tasche. Polizisten karren in Fachen durch Kippenasche. Durch die Mitternacht bewaffnet mit ner Whiskyflasche. Fick ne Maske, lass sie wissen, wer sie grad am Zittern hatte. Neptun, Neptun, Neptun, wir zahlen nicht dieselbe Kragenweite. Ich trage Leichensäcke, als wenn sie mein Markenzeichen. Kimo Sabi zeigt dir, wie man zweiten Part einleitet. Und wechselt Flows wie Rapper Straßenseite. OG Kimo fickt mir keine Gänge, niemand ist so wie Zonky. Steck aus dem Benz, mach mir Bares, wird leer meine Flasche und hüpf in den Kombi. Mein Nigga, ich zieh meine Jacke aus, schlüpf in ein Longsleeve. Stapel Batzen, als würd ich Major spielen. Auch wenn Haftig, da komm mit Verdacht und dann pack jene Nacht in den Song, wenn du lachst und davon ziehst. Neptun, Neptun, ey, ZDK bleibt ein Problem. Ich bin nicht wegen Scheinen im Game, ich will Niggas ganz einfach nur zeigen, wie's geht. Neptun, Neptun, ey, du weißt, es können uns Level. Tunnelblick nur auf dem Scheffel, nach Hunis Respekt und dem sächlichen Lächeln. Junge, ich häng nicht mit Rappern, ich häng deutsche Rapper und das im Alleingang. Schieb den Film von der Leinwand, Nigga, lila ne Scheine im Schweißband, Nigga. Nenn mir einen, der in so kurzer Zeit Spanne nur vergleichmäßig weit kam. Sag dir nein, denn sie sollen alle runter vor meinem Schwanz. Hab die Füße im Treibsand, auf dem Kopf in einem Seil. Ich drop die Scheiße, wenn draußen schon lange die Sonne nicht scheint. Conti mir weiß, er hat mit Frankie und mir die zwei richtigen Sprossen gesigned. Verdoppel den Scheiß, verdoppel es nochmal, die Sommer heißt nie wieder trockene Zeit. Ich bin heute der Nigga, der ich vor paar Jahren mal hoffte zu sein. Neptun. Ich hab's mir nicht so ausgesucht. Trotzdem kam der Doktor zu einem Hausbesuch. Doch heute hilft nur Ort, wenn der Kopf ne Pause sucht. Zu Zeit fungiert als Loco für eine Autohupe. Unser Wochenende hocken, furzen, Schock, besoffen, tropfend auf dem Couchbezug. Seit ich damals mitbekam, dass meine Mama immer traurig wurde, wenn der Winter kam und blaue Briefe brachte, wusste ich schon im Kindergarten, dass ich eines Tages rausfinden müsste, wie man diese Dickies Taschen dicker macht. Ich meine, ich weiß, ich bin der Beste, doch auch Henry Fonda lernte, es gibt keine Zeit für Helden. Seit mein Bike gestohlen wurde, habe ich mir mit 12 geschworen, meinen ersten Sieg zu feiern wie den letzten. Was geht ab und ob's mir gut geht, seit ich mir dann selber einfach nahm, was ich wollte, ohne Geld dafür zu zahlen. Ich sag mal so, mir geht's gut, wenn ich meinen Eltern bar dieselbe Summe zahlen kann, die sie damals blechen für meine strafrechtlichen Verfahren. Strafrechtlichen Verfahren, strafrechtlichen Verfahren. Immer frech zu Lehrerin, Dinger drehen und Mädchen fingern jeden Tag am Rollen, als wären wir gehbehindert. Fingernägel kleben, so wie Cäsar-Film, sind bis heute Gegenwind geblieben, je nachdem, wohin das Segel schwingt. Wir sitzen doch im selben Boot. Ich mein, wir sitzen mit zwei Bitches in dem Benz, so schnippen Gibbets aus dem Fenster, hol sie mit in unsere Kellerwohnung. Lippen dick genug, um nach dem Fellatio in Hämmerzone zu hinterlassen, ey. Synapsen gelähmt, nackt und regungslos, als würden wir grad Aktmodell stehen. Mein Schädel fühlt sich täglich an, als würde er sich um 180 Grad drehen. Ich seh nur Grünes wie ein 80-Gerät. Und ob's mir gut geht, seit ich fast jeden Tag meine Scheißkasse in 10er Zakte zerlege oder ficke wie im Affengehege. Durch das Gras ist meine psychologische Aktivität nur noch wie ein großes Matheproblem. Ey, Matheproblem, ey, Matheproblem, ey, Matheproblem, ey, Matheproblem, ey. Ich hab's mir nicht so ausgesucht, ich hab's mir nicht so ausgesucht. Und ob's mir gut geht, ob's mir gut geht. Ich hab's mir nicht so ausgesucht, ich hab's mir nicht so ausgesucht. Und ob's mir gut geht, ob's mir gut geht. Ich hab's mir nicht so ausgesucht, ich hab's mir nicht so ausgesucht. Neptun. Nimm die Lichter, wisch den Siff vom Hoodie, Lunge ficken und kippen, stummel schnippen auf Disco-Jungs. Dreckige Pfützen spiegeln schwarz-weiße Sweater, jede Straßenseite zieht die Buchstaben Z an KY fair. Sticker zu Ecken bieten Möglichkeit und Deckung, fick mit dem bösesten Pissern vom nördlichen Teil des Neckars. Hinter gezürnter Scheibe versteckend bewege ich mich in Quadraten in alle möglichen Richtungen. Ei wie ein Hurensohn, Augen sind Blumio und passen farblich gut zu den toten Huren im Studio. Suchst du nach guter Mucke für den Club, komm nicht besuchen. Jeder zugezogene Zuri lebt hier wie in der Truman Show. Fusel, Honigschopf, Bunzer als Rubik's Cube und Zug an Vogel. Hoodies zugeknotet, Schuhe blutig rot wie Tupacs Tod. Deutscher Rap ist nun ausreichend zugeguckst. Vorbei, bye, bye für jede Nutzer, ZDK steht uns am Unimod. Rauch den Sticky Tone. Rauch den Sticky Tone. Rauch den Sticky Tone. Denn wir dicken durch die City, wo die wilden Kerle wohnen, ja. Rauch den Sticky Zone. Rauch den Sticky Zone. Rauch den Sticky Toten. Rauch den Sticky Toten. Lippen trocken vor dem Mikrofon. Bulle Leichen pumpen leise im Kofferraum. Mob die Boston Boxen, blunt ist Mockerbraun. Weiter Seite Shotgun mit dem Kopf nach draußen. Meiden wie die Scheiße deiner Stadt. Pisser weiß und kreidet lassen, Zonkies reiten durch die Nacht. Bulle Leichen pumpen leise im Kofferraum. Mob die Boston Boxen, blunt ist Mockerbraun. Weiter Seite Shotgun mit dem Kopf nach draußen. Meiden wie die Scheiße deiner Stadt. Pisser weiß und kreidet lassen, Zonkies reiten durch die Nacht. Rauch den Sticky Zone. Rauch den Sticky Zone. Rauch den Sticky Zone, denn wir dippen durch die City, wo die wilden Kerle wohnen, ja. Rauch den Sticky Zone. Rauch den Sticky Zone. Rauch den Sticky Zone. Lippen trocken vor dem Mikrofon.